Deutschlandfunk. Das Feature. Feng Zhu Chen Xiang Hua Yi Jin, Ri Wan Juan Shu Tou. Wu Shi Ren Fei Shi Shi Xiu, Yu Yu Lei Xian Liu. Wen Shuo Shuang Xi Chun Shang Hao, Ye Ni Fan Qing Zhou. Zhi Kong Shuang Xi Zha Meng Zhou, Zai Bu Dong Xu Duo Chou. Als ich die Traukarte für meinen Mann schreiben sollte, habe ich wirklich keine Wörter. Oder es sind zu viele Wörter, die ich nicht auf eine Karte schreiben konnte. Und da habe ich wirklich diese Gedichte in meinem Kopf in der Zeit, die mir eigentlich mit ein paar Wörtern alle Gefühle wiedergibt. Das sind die Gedichte von Li Qingzhao, meine Lieblingsdichterin, die von Arte Shinano. So habe ich gedacht, ich würde lieber diese Gedichte drucken, auch vielleicht für viele Deutsche ein bisschen fremd ist, aber in meine chinesische sprachliche Gefühl, das ist die einzige, die wirklich wenig sagt, aber alles sagt. So habe ich die Gedichte genommen. Der Wind erstirbt. Nach verwelkten Blumen duftet der Staub. Der Tag verrinnt. Mir fehlt die Kraft, mein Haar zu stecken. Nichts fehlt, nur er. Und alles ist zu Ende. Nach Wörtern suche ich. Doch nur Tränen sind's, die mir entströmen. Ich höre, dass am Zwillingsbach noch Frühling herrscht. Und auch mich drängt's, mein Boot dorthin zu lenken. Doch fürchte ich, dass der Zwillingsbach den Kahn nicht trägt, mit so viel Gram beladen. Das Wertvolle ist wie das Licht. Man kann es nicht mitnehmen. Die Fotografin Xiao Wei Wang. Feature von Astrid Nettling. Ich denke, dieser Autounfall hat mein Leben insgesamt verändert, von innen bis von außen und total verändert. Nicht nur, dass jeder denkt, dass ich meinen wichtigsten Partner in meinem Leben verloren habe und die alltägliches Leben, die so verändert ist, sondern überhaupt die Einstellung fürs Leben, für alles, für Beruf, zu Ruhm, zu Karriere, zu Erfolg, zu allem habe ich andere Meinung bekommen. Vor allem, dass ich auch die Einständnis bekomme, dass ich wirklich jede Minute meines Lebens richtig nutzen soll. Und man soll nur das tun, was man wirklich gerne möchte. So habe ich meinen Weg gewählt, dass ich freie Künstlerin werde. Obwohl ich damals noch gar nicht wusste, ob ich mich ernähren kann mit diesem Beruf. Das schöne, helle Oval ihres Gesichtes hat sie dem eigenen Spiegelbild zugewandt. Mit aufmerksamem Blick scheint sie sich selbst zu befragen, den Schatten von Trauer, der über ihren Zügen liegt, die Spur von Unsicherheit und Zweifel zwischen den Brauen, den Anflug von Zuversicht um den Mund. Mit beiden Händen hält sie ihre Kamera in Kinnhöhe. Die Fotografin Xiao Wei Wang. Meine wichtigsten Lebensjahre sind in München verbracht. Ich bin mit 29 gekommen und habe ich intensiv 15 Jahre hier gelebt. Und in der Zeit hat so viel passiert. Meine wichtige Entscheidung im Beruf, im Berufsleben und auch viele, viele andere Dinge. Und deswegen München ist schon eine wichtige Stadt für mich in meinem Leben. Ich würde sagen, München ist mindestens meine dritte Heimat. Es ist die Geburtsstadt Tianjin, wo ich auch bis 19 Jahre gelebt habe. Und die zweite ist Shanghai. Shanghai habe ich dort 10 Jahre studiert und auch gelebt. Vor 9 Jahren ist sie wieder dorthin zurückgekehrt. Zurück nach Shanghai als erfolgreiche Künstlerin. Ihre Fotoarbeiten sind in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten. Fotografische Standardwerke haben ihre Bilder als Klassiker aufgenommen. Zahlreiche Bücher und Bildbände hat sie veröffentlicht. Seit 2001 ist sie Professorin für Fotografie an der renommierten Shanghaier Tongji-Universität, wo ihr ein 2000 Quadratmeter großes Studio, der Xiaowei Wang Art Workshop, zur Verfügung steht. Obwohl sie nur noch selten in ihre dritte Heimat kommt, hat sie bis heute ihre Wohnung in München behalten. Eine Ausstellungseröffnung in der Schweiz hat die knapp 53-Jährige diesmal nach Europa geführt. Treffen mit Galeristen, Kuratoren, mit alten Freunden kommen hinzu. Der Terminkalender ist dicht gefüllt. Von ihr kommt der Vorschlag, sie am Abend zu sehen. Spät, aber Open End, in ihrer Wohnung in der Kaulbachstraße. Ich meine, meine Fotografien sind sehr, sehr persönlich. Und die begleitet auch mein Leben. Und manche sagen, mein Fotografieren sei Autorenfotografieren. Und vielleicht haben sie auch recht. Und viele Bilder hat gerade die Prozess meines Lebens wieder dargestellt, in eine bestimmte Art und Weise. Und vor allem bei mir ist eine Art Bearbeitungsprozess mit meinem eigenen Schicksal, meine Gefühle und Gedanken. Und es war natürlich einerseits nicht sehr leicht, andererseits bin ich auch fast abhängig davon. Ich musste das machen, das ist wie ein Bedarf, innerer Bedarf. Und ich habe oft gedacht, in der Zeit ist Fotografie für mich so wie man Essen, Trinken oder Schlafen als ein Lebensbedürfnis, Grundbedürfnis des Lebens. Deswegen habe ich sehr, sehr viele Dinge aufgenommen, auch nur für mich wie ein Tagebuch. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann einmal die veröffentlichen kann als Buch, als Bildbände, als Ausstellungen. Alles Licht hat sich hinter die große geriffelte Glasscheibe zurückgezogen. Sie ist zweigeteilt. Durchscheinend die linke Seite, matt die rechte. Auf der linken hinter dem Glas, hell von der Seite ausgeleuchtet, eine junge Frau. Ihr Gesicht mit den geschlossenen Augen, ihre knabenhafte Brust sind nur schemenhaft auszumachen. Den linken Arm hält sie wie zum Schutz vor die Stirn. Auf der rechten Seite sind von außen in kräftigen Tuschestrichen die chinesischen Schriftzeichen für Wandlungen auf das Glas gemalt. Wandlungen, das könnte auch über ihrem Leben stehen. 1957 geboren, erlebt Xiaowei Wang als junges Mädchen den Terror der Roten Garden, dessen Opfer auch ihre Eltern werden. Nach der Kulturrevolution studiert sie Architektur in Shanghai. 1983 beendet sie ihr Studium mit einem Diplom. 1986 bekommt sie die Möglichkeit, mit einem Stipendium nach Deutschland zu reisen. Kurz vor der Abreise heiratet sie ihren Studienkollegen Lin Yu. 1987 beginnt sie in München eine Promotion über klassische chinesische Architektur und erhält eine Stelle als Lehrbeauftragte an der dortigen Fachhochschule. 1990 nimmt sie ein Gaststudium an der Münchner Filmhochschule auf. Dann, am 31. Oktober 1991, passiert es. Auf einer gemeinsamen Fahrt nach Prag kommt bei einem Autounfall Lin Yu ums Leben. Ihre eigenen schweren Verletzungen und die daraus resultierende Ruhepause führen zur beruflichen Neuorientierung. Endgültig hin zur Fotografie. Und nachdem er nicht mehr lebte, habe ich wirklich auch schwer nachgedacht. Und fast alle Leute sind dagegen, bis zu meinen Eltern. Die waren auch hier nach der Autounfall, weil ich selber auch sehr verletzt wurde. Alle haben gesagt, geh doch zur Universität. Und mein Professor ist sehr, sehr nett zu mir. Und die haben wirklich, alle meine Kollegen waren nett. Und die haben wirklich sehr, sehr gute Stelle mich angeboten und alle meine Freunde haben überhaupt nicht verstanden, dass ich das ablehne, bevor ich richtig gesund war. Und da habe ich gesagt, ich schätze mich mein Leben so sehr, dass ich nicht mehr für Dinge, die ich nicht unbedingt haben möchte, noch Zeit verlieren. Nur schattenhaft sind der festgezurrte Verbandskasten, ein Kissen, eine Decke im Vordergrund zu erkennen. Das Heckfenster des Krankenwagens schneidet ein scharf umgrenztes helles Rechteck in das kastenförmige Dunkel. Fahles Licht schimmert herein. Ein grauer, wolkenverhangener Himmel, die gezackte Linie von Baumspitzen am Horizont. Später nannte ich dieses Foto das Licht in der Ferne. Es gibt meine innere Befindlichkeit in diesem Augenblick wieder. Gefangen in einem dunklen Schacht, aber mit einer sicht- und spürbaren Öffnung zum Licht. Dies schreibt sie in ihrem visuellen Tagebuch, worin sie die Geschichte ihres Lebens in Wort und Bild festgehalten hat. Jahrelang sind es ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotos, in denen sie ihre Gefühle, ihre Gedanken, sich selbst reflektiert. Das Yin und Yang ihres Lebens, dessen Hell und Dunkel sie in fotografischem Schwarz-Weiß umsetzt. Am Anfang habe ich nur für mich gearbeitet. Ich habe nur mit meinen eigenen Gefühlen auseinandergesetzt. Deswegen gab es diese Arbeit mit dieser, zum Beispiel Wegwasch des Blutes, menschliche Beziehungen oder sich befreien. Solche Serien sind alle so in der Zeit entstanden. Jetzt Rückblick gesehen als ein High-Prozess gewirkt hat. Und ich denke, auch ohne diese Fotografien hätte ich auch nicht so von diesen ganzen Schicksalsschlägen befreit. Ein schwarz-graues Nirgendwo. Vor einer grob verputzten Wand, deren abgeplatzter Mörtel an einer Stelle links unten das blanke Mauerwerk sehen lässt. Ein planlos geschichteter Steinhaufen. Rechts oben, durch den Bildrand fast bis zur Körpermitte abgeschnitten, hängt lotrecht wie ein Pendel der nackte Rumpf eines Mannes. Grenzenlose Verlassenheit spricht aus ihren Zügen. Das Gesicht der jungen Frau ist im Halbprofil zu sehen. Der gesenkte, abwesende Blick verliert sich irgendwo im Leeren. Mit beiden Armen hält sie den Torso einer Schaufensterpuppe umklammert. Den Kopf hat sie abgewandt, als ginge sie alles nichts mehr an. Nicht zufällig ist die Schwarz-Weiß-Fotografie das ideale Ausdrucksmedium von Xiao Weiwang geworden. Das Schwarz-Weiß mit seiner Beschränkung auf das Hell-Dunkel und dessen differenzierte Grautonskala. Leise und verhalten, wie die traditionellen Tuschezeichnungen und Kalligrafien aus ihrer Heimat. Denn bereits in der Kindheit hatte sie erfahren müssen, wie die Farbe explodieren kann. In einem Rot, welches das Land grell, lautstark, gewalttätig überzieht und alles andere zum Verschwinden bringt. Während der Kulturrevolution bin ich sogenannt als schwarzes Kind aufgewachsen. Schwarzes Kind ist so die Kinder, die nicht von Arbeiter, nicht von Bauern und Soldatenfamilie kommen, sogenannte Intellektuelle oder Kapitalisten, Grundbesitzer oder solche Leute. Und diese Kinder haben sehr wenig Chance in der Schule und wurden sehr diskriminiert. Und ich musste in der Grundschule schon angefangen, morgens sehr früh aufstehen und bevor die Schule beginnt, schon die Toilette putzen und auch die Klassenzimmer putzen oder im Winter die Feuer anzünden und solche Sachen. Als ich 10 war, begann in China die Kulturrevolution. Alles, woran unser Herz hing, ging damals in die Brüche. Unser Familienleben, die beruflichen Karrieren meiner Eltern, meine Schulbildung. Meine Kindheit war mit einem Schlag vorbei. Meine Mutter lebte nicht mit meinem Vater zusammen in der Zeit, weil sie geschieden sind, wegen politischer Hintergrund hauptsächlich. Und meine Mutter ist Kuomintang-Spionageverdächtigte. Und ich konnte nur sie heimlich besuchen am Wochenende. Und meine Mutter ist auch sehr, sehr gelitten als Komponistin. Sie ist gezwungen, in die Fabrik zu gehen, Schuhfabrik oder zum Schluss als Mühfrau, die auf der Straße die Mühe getragen. Und mein Vater hatte eine Zeit lang auch ohne Freiheit in der Arbeitslage geschickt, weil er auch als Ingenieur, als sehr, sehr begabter Ingenieur, der sehr viel Patent hat. Und als er ohne Freiheit hatte und ich hier alleine mit mein Opa gelebt hatte, habe ich auch ständig in Angst gelebt. Und mein Vater hat auch zweimal versucht, Selbstmord zu beginnen. Und so hatte ich wirklich immer Angst gelebt. Das Schwarz-Weiß nimmt sie auch mit nach Deutschland, wo die frühen Dunkelheiten allmählich verblassen. Eine intensive und erfahrungsreiche Zeit beginnt, voll gespannter Aufnahmefähigkeit für das Unbekannte, für die neuen Betätigungsfelder, die sich ihr eröffnen, bis sich auch in diesem Land ihr Leben erneut verdunkelt. Von heute auf morgen in der Fremde allein fällt auf das in China Zurückgelassene wieder Licht. Sie beginnt in der Ferne, sich nach ihrer Heimat zu sehnen. Die Verse des berühmten Dichters Li Bai aus der Tang-Zeit des 8. Jahrhunderts, die sie als Kind, wie es in einer intellektuellen Familie üblich war, auswendig gelernt hatte, doch ohne sie recht zu verstehen, bekommen mit einmal Sinn. In fremdem Lande lag ich. Weißen Glanz malte der Mond vor meiner Lagerstätte. Ich hob das Haupt. Ich meinte erst, es sei der Reif der Frühe, was ich schimmern sah. Dann aber fühlte ich, der Mond, der Mond, und neigte das Gesicht zur Erde hin. Und meine Heimat winkte mir von Ferne. Es ist auch mit dem chinesischen kulturellen Hintergrund zu tun. Wir haben in China Mond immer als ein Symbol für Vollkommenheit gesehen, etwas Perfektes. Und außerdem ist viele, viele andere Bedeutungen auch noch dabei. Deswegen gab es sehr, sehr viel Lyrik, chinesische Lyrik, die mit Mond zu tun ist. Dieses uralte Sinnbild greift Xiao Yuang nach Abschluss ihres Studiums an der Münchner Filmhochschule in einem preisgekrönten Schwarz-Weiß-Film auf. Dieser Film habe ich im Jahr 93 gedreht. Der heißt »Zerbrochener Mond«. Das helle Licht des Mondes hat sie geweckt. Wie eine Traumwandlerin irrt sie in ihrem dünnen weißseidenen Gewand durch die winterlich-nächtliche Stadt. Hier und dort wirft sie einen Blick in die erleuchteten Häuser, sieht Geburt, Liebe, Tod und wird an dunklen Orten Zeugin der seltsamsten menschlichen Paarungen, die sie befremden und erschrecken. Zum Schluss ist sie zu einem eingeflogenen See gewandert. Dieser See ist überall Eis und in der Mitte ist ein Loch. Und in dem Loch ist ein Mond zu sehen, eine Spiegelung vom Mond. Die erste Einstellung ist diese Mondnacht, also Vormondnacht, dass sie nicht schlafen konnte, dass sie diesen Mond anschaut. Und Mond verbindet man auch mit dem Heimatgefühl. Und sie hatte auch die Sehnsucht nach Heimat und sie ist in diese ganz fremde Welt alleine. Und sie stand vor der Kreuzung. Sie wusste nicht, wohin sie gehen und so weiter. Das sind alle meine Gefühle in der Zeit. Ich wusste auch nicht, wie ich weiterleben sollte. So, am Schluss versuchte sie, diese Spiegelung vom Mond anzufassen. Wir sagen in China auch, diese ideale Forschung, die ideale Dinge gibt es in der Realität nicht. Es gibt nur ganz, ganz weit, die man nicht erreichen kann. Und sobald sie erreichen können, dann ist es nur eine Schimmerung und die geht kaputt. Zögernd nähert sich ihre Hand der still auf dem Wasser liegenden Mondscheibe. Als ihr Zeigefinger deren hellen Glanz berührt, wird diese zu einem weißen Auge, in das der Finger eine weiche, dunkle Delle drückt. Dann zerfließt sie in zitternde Ringe aus Licht, deren Reflexe sich in nichts auflösen. Ich denke, trotz aller Traurigkeit, ich habe auch nie wirklich die Hoffnung weggenommen. Ich denke, auch die Leute, die mein Film und meine Fotografie oder auch andere meine Bücher liest, ist mit Fragen, mit vielen Fragen, aber nicht wirklich ohne Hoffnung. Denn ihre Leidenschaft für das Licht und dessen gestalterische Kraft ist stärker als alle Dunkelheiten, die sie in ihrem Leben erfahren muss. Ihre Leidenschaft für die Fotografie, die sie im Alter von 13 für sich entdeckt, zufällig. Ein Freund hatte ihr eine selbstgebastelte Belichtungsschachtel geschenkt. Eine Holzschachtel mit einer Glühbirne und einer Glasscheibe, auf die man Negative legt. Für sie eine Wunderschachtel, mit der sie nächtelang alle Negative, die sie auftreiben konnte, belichtete. Die erste richtige Kamera, die sie in die Hand bekam, hatte ihr ein Onkel geliehen, der auch die ersten Unterrichtsstunden gab. In der Nacht, wenn es dunkel genug war, stellte sie eine Waschschüssel auf den Boden, gab die Chemikalien hinein und führte den Film unermüdlich durch die Schüssel auf und ab, bis das ganze Material gleichmäßig in der Flüssigkeit gebadet hatte. Und dann das Wunder. Zu sehen, wie durch Einwirkung des Allerflüchtigsten auf eine lichtempfindliche Oberfläche Sichtbares hervortritt. Der Widerschein von etwas im Moment des Sichtbarwerdens längst Verschwundenem. So ist die Fotografie für Xiao Weiwang auch ein Medium des Bewahrens geworden, gegen den Lauf der Zeit und den unwiederbringlichen Verlust dessen, was man liebt. Fotografieren als ein Versuch, etwas Wertvolles davonzutragen, wie sie eins ihrer Schwarz-Weiß-Fotos genannt hat. Ich habe damals in China ganz viele, viele Dinge, wertvolle Dinge, nicht mitnehmen können. Ich meine auch nicht nur Materielles. Zum Beispiel auch, als ich Hochzeit hatte, mein Vater hat mir ein Klavier geschenkt, die ich schon viele Jahre gewünscht habe und dann konnte ich nicht mitnehmen. Oder auch viele, viele andere Dinge, die Freundschaft und die Familie. Also dieses Gefühl möchte ich durch Fotografie wiederzugeben. Diese Wertvolles ist wie das Licht, man kann nicht mitnehmen. Das Licht hat sie von einer Seite zur anderen bewegt. Wie ein leichter weißer Schleier zieht sich dessen leuchtende Spur über ihre Brust. Die linke Körperseite ist fast ganz in Dunkel getaucht. Rechts fällt der Lichtschein hell auf Oberarm und Schulter, deren Rundung er weich herausmodelliert. Einer Tempelhüterin gleich scheint die junge Frau das Licht zu tragen, dessen verwischte Spur ihre Nacktheit fast verdeckt. Darüber im hellen Halbrund von Wange und Kinn, ernst und verschlossen der schmale Mund. Den Rest verschluckt die Dunkelheit. Doch nicht nur das Flüchtige und Vergängliche reflektiert ihr Versuch, etwas Wertvolles davonzutragen, es ist zugleich der Versuch einer behutsamen Enthüllung. Denn die Fotografin gibt mit Hilfe ihrer Kamera dem Sehen preis, was seit alters her in China nur den Worten der Dichter gestattet war. Eine Kunst, in der im 12. Jahrhundert ihre Lieblingsdichterin Li Qingzhao eine Meisterin gewesen ist. Es wird dunkel. Ein Windstoß, gemischt mit Regen, wäscht das gleißende Licht des Tages fort. Da lege ich die Flöte weg und vor dem Spiegel ein Hauch von Farbe auf die Wangen. Unter der dünnen Seide meines Kleides schimmert die Haut, weiß wie Schnee, leuchtend wie Geschmeide, strahlend hell. Eine solche Kunst der Andeutung beherrscht auch Xiao Weiwang in ihren Fotoarbeiten. Die Kunst, die starke Enthüllungskraft des Lichts zurückzunehmen, sei es durch ein Minimum an Beleuchtung, durch lichtfilternde Materialien wie Glas oder Wasser, sei es durch Bewegungsunschärfe oder verdeckende Schatten, was die Nacktheit dem Blick zugleich entzieht. Das Medium der Fotografie fordert sie mit der Zeit stärker heraus, auch gegen die kulturell mitgebrachten Schranken. Ich konnte fast nicht vorstellen, als ich angekommen bin, dass ich überhaupt Akt fotografiere. Und es war auch ein Zufall gewesen, dass ich einen Auftrag bekommen habe von einer Zeitschrift, die die Künstler zu einem bestimmten Thema bearbeiten soll. Und in dieser Hefte war das Thema links und rechts. Ich bin auf eine Idee gekommen, ein Sprichwort in Arte China, männliches links und weibliches rechts. So habe ich gedacht, das könnte ein interessantes Thema sein zu diesen Links und Rechts. Und das ist auch taoistische, philosophische Hintergrund. Und da habe ich angefangen mit diesem Mann links und Frau rechts. Und eine schwarze Frau und ein weißer Mann, also das ist alles dieser taoistische Gegensatz, diese Yin und Yang, weich und hart, und schwarz und weiß. Und jedenfalls diese vielen Gegensätze habe ich versucht zu fotografieren. Und so habe ich einige Fotomodelle zusammengeholt. Und das erste Mal im Theater, das war noch kein Fotostudio, ich hatte auch noch kein Fotostudio gehabt, in einem Theater in München war relativ kalt im Winter und die haben nicht sehr starke Heizung. Alle diese Models waren auf der Bühne und ich bin unten und steuerte das Licht. Und alle haben mich gefragt, wann fängt es an, wir frieren. Und ich habe nicht getraut, das Licht anzumachen, weil ich Scheue hatte. Und ich habe auch gewundert, dass die Männer und Frauen, die haben vier, also zwei Männer und zwei Frauen, die haben gar kein Problem damit gehabt. Und ich bin derjenige, die schämen. Aber das ist ein sehr wichtiger Prozess für mich zu überwinden, auch zur Körperlichkeit. Zwei glatten, runden Früchten gleich. Hell und feinporig die eine, von etwas grobkörniger, dunkler Stofflichkeit die andere. Sie liegen Haut an Haut, die linke an der rechten. Zwei weiche Körperrundungen, deren Ränder friedlich in der Mitte des Bildes aneinanderstoßen. Nur dort, wo das Rückgrat in die schattige Einkerbung des Pos übergeht, lässt die Berührung von Weiß und Schwarz, Mann und Frau, eine unklare Zone dunkler Tiefe entstehen. So nähert sich ihre Kamera langsam dem Körper, ertastet dessen Oberfläche, die Haut und deren sinnliche Textur, erkundet die Landschaft der Brüste, Lenden, Schenkel und ihr intimes Helldunkel. Aber eigentlich sucht sie in der Nacktheit noch etwas anderes. Nicht die einfache, pure Blöße des Körpers, sondern ein Entblößtsein darüber hinaus. Eine junge Chinesin wird schließlich ihr Modell. Für Europäer ist es wirklich nicht schwer. Ich hätte viele bekommen können, aber eine Chinesin zu finden, war sehr, sehr schwer. Ich wollte nicht eine pornografische Fotoserie machen, sondern ich möchte eben diese Auseinandersetzung mit meinen Problemen durch ein Aktfotomodell wiedergeben. So zum Beispiel diese Themen Wegwäsch des Blutes, Einsamkeit. Etwas Zähfließendes zieht sich in dunklen Bahnen von oberhalb der Brüste den Körper hinunter ins Wasser, dessen Rand ihren Nabel umspült. An ihrer Hüfte ein heller Tupfen von Schaum. Sein glänzendes, poröses Weiß kontrastiert mit der trüben Viskosität des Blutes. Die Knospen ihrer Brüste liegen frei und ungeschützt im hellen Umfeld der Haut. Ihre schmalen Schultern sind wie in Abwehr hochgezogen und lassen das dunkle Riff des Schlüsselbeins hervortreten. Das Blut hat das Wasser dunkel gefärbt. Die Nacktheit ihrer Haut scheint jetzt bis zum Äußersten entblößt. Ein eiskalter, nasser Glanz hat sich darüber gelegt, über Schultern, Schlüsselbein und Brust. Der Körper in seiner mageren Blöße, dem Betrachter ausgesetzt, wirkt verlassen. Die Seele hat sich ganz in ihren leeren Blick geflüchtet. Dort, umgeben von der Nacht der Pupillen, hält sie sich gerade noch in den zwei winzigen Lichtpunkten ihrer Augen am Leben. Diese Bilder sind eigentlich eine Serie, das heißt eben Wegwäsch des Blutes und das ist wie meine Badewanne fotografiert wurde. Und sie hat auch so einen Blick, eine Ausstrahlung, das ist sehr eigenartig, sie ist sehr jung gewesen, das war vielleicht, ich weiß nicht, 25 oder 28 Jahre alt. Und sie hatte aber ihre Sohn, ganz junge, kleine Sohn, in China alleine stehen lassen oder mit der Vater, und sie ist alleine nach Deutschland gekommen. Sie hatte oft diese Sehnsucht auch nach ihr Kinder und auch nach ihrer Heimat. Ich habe sie auch gerne fotografiert, weil sie diese Traurigkeit im Auge hat, die ich auch suchte und auch ausdrücken wollte. Sie hat sich in der Wanne aufgesetzt. Das nasse Haar fällt wie dunkel glänzendes Gefieder auf ihren Rücken. Wasser perlt hinab. Im scharfen Licht hell ausgeleuchtet die weißen Schulterblätter, die wie amputierte Flügelstümpfe hervorstechen. Der glatte Rücken ist gespannt, die Arme hält sie seitlich an den Körper gepresst. Verschwommen im Hintergrund die dunkle Linie ihrer geschlossenen Schenkel. Es fröstelt mich. Zu mir ins Zimmer schlich ein kalter Hauch. Hinter dem Paravent bricht grau ein kalter Morgen an. Der Westwind bauscht den Vorhang. So schau mich an. Ich bin zerbrechlicher noch als spät im Herbst die Chrysanthemen. Schließlich gibt die Trauer sie frei. Xiao Weiwang beginnt zu reisen. 5 Jahre reist sie durch die Welt, allein, begleitet nur von ihrer Kamera. Eine Suchende, Fragende, Entdeckende, die sich überraschen lässt. Alles fasziniert sie, das neue Licht, die fremden Landschaften, die vielen unterschiedlichen Menschen, denen sie begegnet. Sie reist quer durch ganz Europa, Asien, die USA, China. Kurzfristig trifft sie ihre Entscheidungen, wohin es gehen soll, folgt ihrem Gefühl, ihrer spontanen Eingebung, frei wie ein Vogel. Ja, ich bin diese Art von Person, die immer nach Gefühle laufen. Und es ist vielleicht nicht immer richtig. Manchmal mache ich auch Fehler, dass ich vielleicht dem Gefühle gefolgt habe und dann nachhinein gesehen, das war vielleicht doch eine falsche Entscheidung. Aber ich bereue auch nicht. Ich finde, das Leben nur mit Ratio beherrscht ist langweilig. Ich brauche den Anreiz des Neuen, um jenes Prickeln zu fühlen, das ein Künstler spüren muss, um wirklich gute Arbeit zu leisten. Alles hat im Leben seine Zeit. Und ich war so erfüllt von neuen Plänen, dass mir eine Wiederholung alter Projekte nicht reizvoll erschien. Ich denke, Freiheit hat ganz viele Hinsicht. Also man kann in geografischem Sinne sehen, das finde ich, dass ich auch geschaffen habe, dass ich auch für viele Chinesen, vor allem junge Chinesen, ein Vorbild geworden bin, dass ich eben auch so frei leben kann. Als ich diese Close to the Eyes, dieses Buch, diese internationale Porträts fotografiert habe, da war ich 5 Jahre nur reisen, weltweit frei reisen, ohne Ziel. Sowas hätte viele Leute nur träumen können. Vielleicht auch in Deutschland, ich weiß nicht. Also jedenfalls für viele Chinesen, das ist wie ein Traum. Oder auch in andere Sinne zu denken, zum Beispiel als Künstlerin, und hätte ich Sklaven von der Markt werden können, dass ich nur Akt fotografiere, weiter fotografiere. Aber ich bin immer derjenige, die neue suche. Ich denke oft, ich bin lieber eine nicht erfolgreiche Suchende, aber nicht derjenige, der aufgibt, nicht mehr weiter sucht, sondern nur ihre eigene Art Dinge wiederhole, die keine neuen Ideen hat und nicht mehr kreativ sind. Das ist die schlimmste Gefahr für einen Künstler. Die Kunst ohne diese Freiheit, ohne diese freie Seele, dann ist auch tot. Vor allem sind es die Menschen, die sie faszinieren und von deren Gesichtern, deren Ausdruck und Blicken sie sich einfangen lässt. Prag. Die Augen hell wie die eines Husky. Deren mitreißende, kristallklare Frische scheint direkt auf das Gegenüber zu springen. Komm mit. Die leichte Drehung des schmalen Kopfes mit dem zerzausten Haar, Der wie zum Sprechen bereite, leicht geöffnete Mund sind schon in Bewegung. Nur der suggestive Blick des jungen Tschechen haftet noch und lockt mit seiner lichten, klaren Offenheit. Close to the eyes, von Auge zu Auge. Auch hierfür hat sie kulturelle Hemmnisse überwinden müssen. In China gilt es als unhöflich, Menschen offen in die Augen zu schauen. Es hat Jahre gedauert, bis ich den Mut fand, mit meiner Kamera direkt auf die Menschen zuzugehen. Heute kommen mir Nahaufnahmen mit dem Teleobjektiv wie Diebstahl vor. Also ich bin jemand, die eigentlich die Technik nie so richtig wichtig finde. Und ich habe bei Reisen meistens mit einer Nikon-Kamera gearbeitet, mit Schwarz-Weiß-Filme. Und um diese Leute nahe zu kommen, heranzukommen, da habe ich mit einem 50 mm Festobjektiv. Da musste ich ranzugehen, weil ich von Weite kann man nicht fotografieren. Und das habe ich mich selber überredet, dass ich die Reise wirklich nur mit diesem Festobjektiv zu arbeiten. Und da habe ich für alle Porträts mit dieser 50 gearbeitet. Und das war auch richtig gewesen. Und für mich war so, wenn ich zu Fremden gehe und sie fotografieren wollte, musste ich ein bisschen überwinden von der heimlich mit langem Zoom Weite jemanden zu fotografieren, zu beobachten, als ich wirklich die Leute anspreche und sage, ich möchte gerne ein Foto von ihnen machen. Und das habe ich aber sehr viel gemacht. Also das ganze Buch, Close to the Eyes, sind nur Nahaufnahmen von Menschen, die ich angesprochen habe. Malaga. Vor den dunklen Streifen einer herabgelassenen Ladenjalousie eine weißhaarige Seniora in hellgeblümter Sommerbluse. Ihr Greisenhaar bauscht sich ungebärdig um das faltenzerfurchte Gesicht. Das Alter hat die knöcherne Tiefe der Augenhöhlen scharf herausgearbeitet. Aus deren Dunkel aber blitzt überrascht ihr Blick zum Gegenüber hin. Ihr ungläubig lächelnder Mund scheint zu fragen, bin wirklich ich gemeint? Bangkok. Von der dichten Schwärze ihres Haares umrahmt, nahezu schattenlos, das wie aus blendend weißem Wachs modellierte Close-up einer jungen Thai. Im Hintergrund verschwommen die Lichter kleiner Kugellampen. Fernen Monden gleich scheinen sie das makellose Gesicht zu umkreisen. Die mandelförmigen Augen sind wie mit feinem Stichel in das Wachs geritzt. Das zögernde Lächeln ihres Mundes bringt Lebendigkeit in deren gleichmütiges Dunkel. Das ist eigentlich in einem Kaufhaus. Ich habe das Mädchen gesehen, die aber später auch als Coverbild genommen wurde von dem Buch. Die Frau ist fast nicht echt, also fast wie eine Schaufensterpuppe oder so. Sieht so perfekt aus und es gibt viele schöne Menschen, gerade auch hier in Thailand, finde ich. Die sind so schön. Das hat mich irgendwie auch fasziniert. Sevilla. Grau wie Asche, die zerschlissene Decke. Eine junge Bettlerin hat sich darin eingehüllt. Ihr Kopf mit dem glanzlos krausen Haar ruht in ihrer Armbeuge. Dunkle Pigmentflecken haben ihr Gesicht wie mit einer matten Staubschicht überzogen. Der Blick ihrer Augen ist erloschen. Allein der kleine Tupfen von Blut auf dem hellen Pflaster am linken Mundwinkel verrät, dass noch Leben in ihr steckt. Und sie hat nicht mal die Augen gezupft. Und auch nach dem Fotografieren habe ich auch versucht, Münze in ihre Schale zu legen. Sie hat nichts reagiert. Und da habe ich hier bei diesem Moment wirklich, das war Hochsommer und ich habe wirklich so richtig Gänsehaut gekriegt. Sie lebt, um zu sterben. Anders als viele Fotografen hat Xiao Wei Wang sich nie dazu hinreißen lassen, zu forcieren, was dem Medium der Fotografie ohnehin zu eigen ist: Enthüllungskraft. So zerrt ihre Kamera kein spektakuläres Geschehen ans Licht, Vielmehr geht es ihr um Entschärfung dieser fotografischen Potenz und um Einfühlung in das durch das Fotografieren ins Licht gestellte Gegenüber. Fast heruntergebrannt leuchtet die Kerze in ihrer linken Hand von innen durch das dünne Wachs auf ihrer Haut. Von dichter Schwärze die Dunkelheit, die sie umgibt. Ihre fächergleich geöffnete Rechte scheint die kleine Flamme zu schützen, deren schwacher Schein kaum ihre Nacktheit enthüllt. Ihre knabenhafte Brust, deren zarter Schattenrand unterhalb der rechten Hand gerade noch zu erahnen ist. Längst ist Xiao Weiwang in China eine öffentliche Person. Ihre Retrospektive Between Two Worlds in ihrer Geburtsstadt Tianjin im Jahre 2007 verzeichnete Besucherrekorde. Seit Erscheinen ihres visuellen Tagebuchs 2001, jahrelang ein Bestseller und mit anerkannten Preisen ausgezeichnet, ist sie in den Medien präsent. Mit vielen offiziellen Verpflichtungen und Aufgaben betraut, eine Imagebotschafterin, wozu sie im letzten Jahr ernannt wurde. Als Gewinnerin der Ausschreibung ist sie mit den Mitarbeitern ihres Xiao Weiwang Art Workshop auch für die Gestaltung des China-Pavillons der diesjährigen Weltausstellung in Shanghai verantwortlich. Man hat sich fast zu nachhaltig für Xiao Weiwang interessiert. Wegen ihrer Kunst, wegen ihrer Autobiografie, wegen ihrer legendären Geschichte? Durch Zeitungen und Fernsehen ist sie in unserem Blickfeld. Man nennt sie Kulturstar. Ich glaube, dass ich jetzt wieder einmal in meinem Leben auf einer Kreuzung stehe. Einerseits, ich genieße diese viele Leidenschaft mit Arbeit verbunden. Andererseits, viele meinen, ich bin auch in einem Flüchtzustand, dass ich flüchte von Beziehungen. Und ich habe meine ganzen Tage ausgeführt mit diesen vielen Arbeiten, die zwar auch interessant, kreativ und aufregend, aber andererseits ist es auch viel zu einseitig und zu viel. Und das ist vielleicht doch auch nicht gut. Manchmal sehne ich auch mich nach der Zeit, die ich wirklich total frei war, wie ich das Buch Close to the Eyes gemacht habe. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr frei gefühlt. Und jetzt fühle ich mich doch nicht so sehr frei, dass ich zu sehr mit vielen Aufgaben, Projekten und auch mit Anführungszeichen diese Erwartungen gebunden bin. Mein Vater, den ich nur allzu selten besuchen kann, hatte in einem Hochglanzmagazin ein ganzseitiges Foto von mir entdeckt. Es habe ihn traurig gemacht, wie erschöpft ich auf diesem Bild ausgesehen hätte. Ich denke, dass ich doch auch vieles verpasst habe in meinem Leben. Ich habe vielleicht doch zu viel an meine Arbeit gewidmet und überhaupt nicht an mein Privatleben gedacht oder überhaupt Zeit genommen. Und auch unfair gewesen für viele Freunde, die wir vielleicht doch eine glückliche Beziehung aufbauen könnten. Ich habe einerseits also vielleicht beruflich ganz gut alles geklappt und gelaufen. Viele Sachen kommen so ohne viele Anstrengungen, kommt irgendwie ganz fließend. Aber andererseits als Frau denke ich, also bin ich überhaupt nicht mal eine Mutter oder Ehefrau, sondern überhaupt nicht mit einer richtigen Beziehung oder Liebe oder jedenfalls, ich denke, als Frau bin ich überhaupt nicht erfolgreich. Deswegen bin ich auch manchmal traurig. Warmer Regen, sanfter Wind. Tauwetter hat begonnen. Weidenkätzchen und Pflaumenblüten. Der Frühling regt sich. Wer aber teilt mit mir Gedichte und Wein? Allein mit meiner Traurigkeit wird es keine guten Träume geben. Weit nach Mitternacht stutze ich den glimmenden Docht der Lampe. Aus dem ersten Jahr ihres Deutschlandaufenthaltes existiert ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie während einer Reise zusammen mit ihrem Ehemann Lin Yu nach Edinburgh aufgenommen hat. Eher zufällig entstanden, wie viele ihrer Fotografien damals, an einem Abend von einer Hochbrücke in der Nähe des Bahnhofs. Fades Dämmergrau. Auf dunklem Schottergrund ein Gewirr von silbrig glänzenden Eisenbahnschienen. Sie kreuzen sich hier und da, vereinigen sich, gabeln sich wieder und laufen in der Ferne ins Unbekannte auseinander. Im Vordergrund des Bildes, schemenhaft, ein filigranes Geflecht aus schwarzem Astwerk, das die klare Sicht auf den Lauf der Gleise versperrt. Rückblickend für sie ein Bild, das die Komplexität und Unvorhersehbarkeit ihres Lebens symbolisiert. Das Yin und Yang von Hell und Dunkel und dessen steten Wechsel von Licht und Schatten. Ich habe mir eigentlich immer behauptet, es sind zwei Dinge in meinem Leben, die besonders wichtig sind. Einmal ist die Kunst und die andere ist die Liebe. Und wo ich viel jetzt in Kunst viel bekommen habe und in Liebe, hatte ich ganz Großes gehabt. Und ich habe oft mich auch nur getröstet, das sind die Liebe wie dieser Mond, die man nur vielleicht sehr weit sehen und man kann nicht wirklich erreichen. Sobald du erreichst, sind die Realität. Die Realität sind nicht so schön, wie man wünscht. Aber ich möchte auch nicht aufgeben, dass es so etwas Schönes, Vorkommendes nicht gibt. Das ist auch zu sehen in meiner Arbeit. Deswegen ist die Liebe, das Leben, menschliche Beziehung doch immer ein wichtiges Thema für meine Fotografie. Verschwommen die helle Spur ihrer Bewegung, wie mit weichem Pinsel weiß auf schwarz gezogen, zwei fast bis zur Unkenntlichkeit verwischte Körper, die von links und rechts aufeinander zulaufen. Großräumig eilt das Licht über die glatten Flächen der linken männlichen Gestalt. Breite Helligkeitsbahnen zieht es in Höhe von Schulter, Hüfte und Schenkel auf der rechten. In der Mitte des Bildes, wo beide Hände sich berühren, sammelt es sich zu einem leuchtend hellen Lichterbündel. Ich habe schon eine Lebensphilosophie, die ich eigentlich in einem meiner ersten Veröffentlichungen in Deutschland schon geschrieben habe. Und der Hauptmotto, die ich auch als meine Lebensphilosophie nennen könnte, ist ein chinesisches Sprichwort. Wenn der Wagen zu Berg kommt, findet sich immer ein Weg. Man könnte von Weite einen Berg sehen, sieht man keinen Weg von Weitem. Und man muss nur dieses Ziel sehen und in diese Richtung gehen. Und wenn man nahe kommt, also wenn man daran glaubt, es gibt irgendwie einen Weg. Wichtig ist nur, dass du wirklich diese Ziel siehst. Als ich dieses Buch, also diese Artikel schrieb, war ich in 30, als ich gerade angekommen bin nach Deutschland. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne fotografieren, Bücher schreiben, Ausstellungen machen oder ganz freie sein Künstlerin werden oder Filme machen. Auch ich hätte auch nicht geglaubt. Aber ich habe gesagt, das wäre mein Wunsch oder Traum. Und nach 10 Jahren habe ich eigentlich alles geschafft. Ohne Zwang. Ich denke, das sind teilweise auch Schicksal. Aber diese Willen ist auch wichtig, denke ich. Diese ganz weite sehende Berg, das darf man nicht verlieren im Leben. Das Wertvolle ist wie das Licht. Man kann es nicht mitnehmen. Die Fotografin Xiao Wei Wang. Feature von Astrid Nettling. Es sprachen Anja Leis, Edda Fischer, Claudia Mischke und Bruno Winzen. Ton und Technik Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2010.